Gottesgericht von Ludwig Thoma. Gelesen für LibriVox.org. Ein Enterich hat jüngst im Freien der Liebe ohne Scheu gefrönt. Natürlich waren sie zu zweien, und was sie taten, ist verpönt. Er hatte das Rezept gefunden zu jenem alten Wonnespiel, wobei er oben und sie unten ins Auge des Betrachters fiel. Ha, wie ihm alle Sinne schwinden! Da schien es manchem offenbar, dass jedes ethische Empfinden in diesem Tier erloschen war. Ein solches Beispiel öffentlicher Verdorbenheit kommt selten vor. Doch Gottes Mühlen mahlen sicher. Hier war es ein Benzinmotor. Das Rad zerquetscht sie in der Rinne und presst den Enterich auf sie. Es war wohl in gewissem Sinne auch eine Schicksalsironie. Ende von Gottesgericht. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Erdenleid von Karl May. Gelesen für LibriVox.org. Siehst du das Leid der Erde an deinem Lager stehen, so denke nicht, es werde schon morgen wieder gehen. Es wird das Leid der Erde aus Liebe dir gesandt, dass es dein Führer werde hinauf ins Vaterland. Es bleibt das Leid der Erde dir treu, solang du lebst, damit errungen werde der Sieg, den du erstrebst. Es geht das Leid der Erde selbst in den Tod mit dir, auf dass es dort dir werde das Gegenteil von hier. So nimm das Leid der Erde gern auf als Kamerad, dass es zur Freude werde, wenn sich der Himmel naht. Ende von Erdenleid. Gelesen von Dom Bombadil. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Kapelle von Ludwig Uhland. Gelesen für LibriVox.org. Droben stehe die Kapelle, schaut still ins Tal hinab, drunten singt bei Wies und Quelle froh und hell der Hirtenknab. Traurig tönt das Glöcklein nieder, schauerlich der Leichenchor, stille sind die frohen Lieder und der Knabe lauscht empor. Droben bringt man sie zu Grabe, die sich freuten in dem Tal. Hirtenknabe, Hirtenknabe, dir auch singt man dort einmal. Ende von Die Kapelle. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Dom Bombadil. Ich habe dich so lieb. Von Joachim Ringelnatz. Gelesen für LibriVox.org. Ich habe dich so lieb. Ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Ich habe dir nichts getan, nun ist mir traurig zumut. An den Hängen der Eisenbahn leuchtet der Ginster so gut. Vorbei, verjährt, doch nimmer vergessen, ich reise. Alles, was lange währt, ist leise. Die Zeit entstellt alle Lebewesen. Ein Hund bellt. Er kann nicht lesen. Er kann nicht schreiben. Wir können nicht bleiben. Ich lache. Die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb. Ich habe dich so lieb. Ende von Ich habe dich so lieb. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Dom Bombadil. Kriegslied von Matthias Claudius. Gelesen für LibriVox.org. Es ist Krieg, es ist Krieg, o Gottes Engel wehre und rede du darein. Es ist leider Krieg und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Was sollt ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen und blutig bleich und blass die Geister der Erschlagnen zu mir kämen, und vor mir weinten, was? Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten, verstümmelt und halbtot, im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten in ihrer Todesnot. Wenn tausend, tausend Väter, Mütter, Bräute, so glücklich vor dem Krieg, nun alle elend, arme Leute, wehklagten über mich. Wenn Hunger, böse Seuch und ihre Nöten Freund, Freund und Feind ins Grab versammelten und mir zu Ehren grähten von einer Leiche herab. Was hülf mir Kron und Land und Gold und Ehre? Die könnten mich nicht freuen. Es ist leider Krieg und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Ende von Kriegslied. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Dom Bombadil. An Mops von Christian Friedrich Daniel Schubart. Gelesen für LibriVox.org. Sei dumm, dies wünsche ich dir zum neuen Jahr. Warum? Weil Dummheit in dem alten Jahr so manches Schöpfchen Glück gebar. Darum sei dumm. Ende von An Mops. Gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ich baumel mit de Bene. Von Klabund. Gelesen für LibriVox.org. Meine Mutter liegt im Bette, denn sie kriegt das dritte Kind. Meine Schwester geht zur Mette, weil wir so katholisch sind. Manchmal tropft mir eine Träne und im Herzen puppert's schwer. Und ich baumel mit der Bene vor mich her. Neulich kommt ein Herr gegangen mit nem violetten Schal und er hat sich eingehangen und es ging nach Jeschkental. Sonntag war's, er grinste. Kleine, wa, dein Portemonnaie ist leer? Und ich baumel mit der Bene vor mich her. Vater sitzt zum zigsten Male wegen in Plötzensee. Und sein Schatz, der schimpft sich Male und der Mutter tut so weh. Ja, so gut wie der als Kähne, fressen kriegt er und noch mehr. Und er baumelt mit der Bene vor sich her. Manchmal in den Vollmondnächten ist mir gar so wunderlich, ob sie meinen Emil brächten, weil er auf dem Striche strich. Früh um drei krähten Hähne und ein Galgen ragt und er baumelt mit der Bene vor sich her. Ende von Ich baumel mit der Bene. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Cyamis. Der Kohl von Wilhelm Busch. Gelesen für LibriVox.org. Unter all den hübschen Dingen in der warmen Sommerzeit ist ein Korb von Schmetterlingen recht ergötzlich insoweit. Bis du dann zu deinem Wohle in den Garten hinspazierst, siehst du über deinem Kohle muntre Tänze aufgeführt. Weißgekleidet und behende flattert die vergnügte Schar, bis das Lieb und Lust zu Ende wieder mal für dieses Jahr. Zum getreuen Angedenken auf den Blättern kreuz und quer lassen sie zurück und schenken dir ein schönes Raupenheer. Leidest du, daß diese Sippe weiter frisst, wie sie begehrt, kriegst du nebst dem Blattgerippe nur noch Proben ohne Wert. Also ist es zu empfehlen, lieber Freund, daß du dich bückst und sehr viele Raupenseelen pitsch aus ihren Häuten drückst. Denn nur der ist wirklich weise, der auch in die Zukunft schaut. Denk an deine Lieblingsspeise, Schweinekopf mit Sauerkraut. Ende von Der Kohl. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Jule Niedermeyer. Im Herbste von Theodor Storm, gelesen für LibriVox.org. Es rauscht, die gelben Blätter fliegen, am Himmel steht ein falber Schein. Du schauerst leis und drückst dich fester in deines Mannes Arm hinein. Was nun von Halm zu Halme wandelt, was nach den letzten Blumen greift, hat heimlich im Vorübergehen auch dein geliebtes Haupt gestreift. Doch reißen auch die zarten Fäden, die warme Nacht auf Wiesen spann, es ist der Sommer nur, der scheidet. Was geht denn uns der Sommer an? Du legst die Hand auf meine Stirne und schaust mir prüfend ins Gesicht. Aus deinen milden Frauenaugen bricht gar zu melancholisch Licht. Erlosch auch hier ein Duft, ein Schimmer, ein Rätsel, das dich einst bewegt, dass du in meiner Hand gefangen die freie Mädchenhand gelegt? O, schaudre nicht, ob auch unmerklich der schönste Sonnenschein verrann, es ist der Sommer nur, der scheidet. Was geht denn uns der Sommer an? Ende von Im Herbste, gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wilder Sommer von Friedrich Rückert, gelesen für LibriVox.org. An dem Himmel Wolkenbogen, Windesbrausen in dem Wald, dabei bin ich auferzogen, dieses ist mein Aufenthalt. Solchen Sommer liebt mein Sinn, weil ich selbst ein solcher bin. Wenn die Sonne aus dem Blauen ungedämpft herniederblickt, kann ich frei nicht aufwärts schauen, weil der Glanz mich niederdrückt. Fragend sieht das Licht mich an, warum ich nur trauern kann. Aber wenn in Waldesblättern Sturmes Ahnung flüsternd wacht, sich der Himmel regt zu wettern und der Donner furchtbar lacht, richt ich meines Auges Blitz kühn nach dem aus Wolkenritz. Tag für Tag ein Regenbogen über meine Flur gespannt, komm ich drunter hergezogen, träufelt's auf die heiße Hand, und mein Auge labt das Licht, das aus Himmels Tränen bricht. Nicht auf regungslosen Feldern Schäfer, der die Flöte spielt, in den lauten Eichenwäldern, wo der Schütz nach Blute zielt, wo der Falk noch kreischen kann, flieg ich meine Falkenbahn. Darum bin ich dir gewogen, dir vor allen, Heimatland. Kühl im Wald mich auferzogen, hast du nicht im Sonnenbrand. Was mich wiegen kann in Ruh, Sturm und Wolken schenkest du. Und in deinen deutschen Eichen lehrst du deine Sprache mich. Wie sie rauschen, so desgleichen, rauschet sie gewaltiglich. Nur in deutscher Sprache Braus stürmt das Herz von Grund heraus. Ende von Wilder Sommer. Diese Aufnahme ist in der Public Domain, gelesen von Julia Niedermeyer. Sommermittag von Theodor Storm, aufgenommen für LibriVox.org. Nun ist es still um Hof und Scheuer, und in der Mitte ruht der Stein. Der Birnenbaum mit blanken Blättern steht regungslos im Sonnenschein. Die Bienen summen so verschlafen, und in der offenen Bodenlug, benebelt von dem Duft des Heues, im grauen Röcklein schläft der Puck. Der Müller schnarcht und das Gesinde, und nur die Tochter wacht im Haus. Sie lachet still und zieht sich heimlich, fürsichtig die Pantoffeln aus. Sie geht und weckt den Müllerburschen, der kaum den schweren Augen traut. Nun küsse mich, verliebter Junge, doch sauber, sauber, nicht zu laut. Ende von Sommermittag. Diese Aufnahme ist in der Public Domain, gelesen von Julia Niedermeyer. Für meine Söhne von Theodor Storm, gelesen für LibriVox.org. Hehle nimmer mit der Wahrheit, bringt sie Leid, nicht bringt sie Reue. Doch weil Wahrheit eine Perle, wirf sie auch nicht vor die Säue. Blüte edelsten Gemütes ist die Rücksicht, doch zu Zeiten sind erfrischend wie Gewitter goldne Rücksichtslosigkeiten. Wackrer heimatlicher Grobheit setze deine Stirn entgegen. Artigen Leutseligkeiten gehe schweigend aus den Wegen. Wo zum Weib du nicht die Tochter wagen würdest zu begehren, halte dich zu wert, um gastlich in dem Hause zu verkehren. Was du immer kannst zu werden, Arbeit scheue nicht und wachen, aber hüte deine Seele vor dem Karrieremachen. Wenn der Pöbel aller Sorte tanzet um die goldenen Kälber, halte fest, du hast vom Leben doch am Ende nur dich selber. Ende von Für meine Söhne. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Claudia Salto. Ferien von Emanuel Geibel. Aufgenommen für LibriVox.org. Am Waldhang überm Wiesengrunde, wie ruht sich's gut zur Mittagsstunde, wenn nur mit sanftem Hauch der Wind durchs Laub der Wipfel flüsternd rinnt. Hier vor der Welt und ihren Sorgen, im Schoß der Einsamkeit geborgen, genieß ich endlich frei von Zwang den lang entbehrten Müßiggang. Da saugt mein Leib aus Luft und Sonne des Daseins reinste Pflanzenwonne, indes der Geist zu freiem Spiel ins Blaue flattert, ohne Ziel. Doch träum ich nicht von Ruhmesgrenzen, von Sternenmeer, die täuschend glänzen, den Jüngling lockten solche Höhen, dem Alten deucht das Nächste schön. Ich hör im Forst den Jäger blasen, ich sehe, wie die Rinder grasen, der Storch durchs Ried hochbeinig stelzt und schimmernd sich das Mühlrad wälzt. Auch kommt mir bei der Wipfelwogen bisweilen noch ein Reim geflogen, der, wie die Seele schweift und sinnt, zum Liede still sich weiterspinnt. Doch nur für mich, im Marktgedränge, wer horcht auch auf die leisen Klänge, mein Bestes gab ich, gönnt mir's nun, im Grünen spielend auszuruhen. Ende von Ferien. Diese Aufnahme ist in der Public Domain, gelesen von Julia Niedermeyer. Guter Rat von Theodor Fontane, aufgenommen für LibriVox.org. An einem Sommermorgen, da nimm den Wanderstab, es fallen deine Sorgen wie Nebel von dir ab. Des Himmels heitere Bläue lacht dir ins Herz hinein und schließt, wie Gottes Treue, mit seinem Dach dich ein. Rings Blüten nur und Triebe und Halme von Segen schwer, dir ist, als zöge die Liebe des Weges nebenher. So heimisch alles klinget, als wie im Vaterhaus, und über die Lerchen schwinget die Seele sich hinaus. Ende von Guter Rat. Diese Aufnahme ist in der Public Domain, gelesen von Jule Niedermeyer. An die Novembersonne von Martin Greif, gelesen für LibriVox.org. Sonne, was machst du? Spät noch im Jahr äugelst und lachst du freundlich und klar. Lockest die Bienen wieder nach Seim, weckest den grünen schlafenden Keim. Linde im Alter drängst du zu blühen, spielende Falter treibst du dahin. Hast du im Werben mit auch bedacht, dass sie zu sterben sind nur erwacht? Ende von An die Novembersonne. Diese Aufnahme ist in der Public Domain, gelesen von Julia Niedermeyer. Herbst von Anastasius Grün, gelesen für LibriVox.org. Du gehörst zu meinem Leide, du gehörst zu meinem Glück. Tranmoor. Erstens. In meinen späten Tagen, was treibst du, altes Herz? Was will dein tolles Schlagen, dein wonnevoller Schmerz? Der Maientau, die Tränen, die du ins Auge mir drängst, was will dies Frühlings Sehnen, da Herbst es worden längst? Verstummt sind alle Lieder, die Wälder stehen entlaubt, Schneeflocken rieseln nieder aufs Feld und auf mein Haupt. Gewölke schwer und bleiern im kalten Luftrevier, das Tal in Nebel schleiern, mein Herz, wie steht's in dir? Die Sommerfäden wiegen, zerrissen sich im Raum, mir ist, als seh ich fliegen von einst den eigenen Traum. Die Schwalben mußten wandern, und all mein Hoffen auch, verblaßt ist mit den andern mein Grün im Windeshauch. Zweitens. Natur in ihrer Trauer, im Welken und Vergehen, ließ mich mit heil'gem Schauer ein holdes Rätsel sehen. Vereinsamt noch am Strauche nur eine Rose hing, ein Spätling, dessen Hauche ein duft'ger Zauberring. Sie trotzt dem rauen Wetter und hütet, lenzgeweiht, im Rahmen weicher Blätter die ganze Rosenzeit. Vergessen an der Hecke noch eine Traube hing, die in dem Blatt verstecke dem Kältertod entging. Im Frost noch birgt die Schale voll Würz und Süßigkeit, die Glut vom Sommerstrahle, das Gold der Sonnenzeit. Was ich da außen sehe, wie ist's dem Innen gleich? Mir wird davon so wehe, so wonnevoll zugleich. Mein Herz, du teilst die Lose, hast Nebel, Frost und Dorn, hast deine letzte Rose und deinen Feuerborn. Daß auch dein Lenz nicht fehle, erwacht mein Jugendlied, auf dem die ganze Seele zu ihr nur zieht. Ende von Herbst. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Julia Niedermeyer. Der Knabe im Moor. Von Annette von Droste-Hülshoff. Gelesen für LibriVox.org. Der Knabe im Moor. O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche. Sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche. Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt. O schaurig ist's, übers Moor zu gehen. Wenn es röhrig knistert im Hauche, festhält die Fibel das zitternde Kind und rennt, als ob man es jage, hohl über der Fläche sauset der Wind. Was raschelt da drüben im Hage? Das ist der gespenstische Gräberknecht, der dem Meister die besten Torfe verzecht. Huhu, es bricht wie ein irres Rind, hinducket das Knäblein sich zage, vom Ufer starret gestumpf hervor, unheimlich nicket die Föhre, der Knabe rennt gespannt das Ohr durch Riesenhalme wie Speere. Und wie es rieselt und knittert darin, das ist die unselige Spinnerin. Das ist die gebannte Spinnen Lenor, die den Haspel dreht im Geröhre. Voran, voran, nur immer im Lauf, voran, das wolle sie ihn holen, vor seinem Fuße brodelt es auf, es pfeift ihm unter den Sohlen wie eine gespenstige Melodei, das ist der Geigemann ungetreu, das ist der diebische Fiedler Knauf, der den Hochzeitsheller gestohlen. Da birst das Moor, ein Seufzer geht hervor aus der klaffenden Höhle. Weh, weh, da ruft die verdammte Margret, hoho, meine arme Seele. Der Knabe springt wie ein wundes Reh, wer nicht Schutzengel in seiner Nähe, seine bleichernen Knöchelchen fände spät, ein Gräber im Morgengeschwele. Da mählich gründet der Bodensicht und drüben neben der Weide, die Lampe flimmert so heimatlich, Der Knabe steht an der Scheide. Tief atmet er auf zum Moor zurück. Noch immer wirft er den scheuen Blick. Ja, im Geröhr war's fürchterlich. O, schaurig war's in der Heide. Ende von Der Knabe im Moor. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Cyamis. Ende des Herbstes von Rainer Maria Rilke. Gelesen für LibriVox.org. Ich sehe seit einer Zeit, wie alles sich verwandelt. Etwas steht auf und handelt und tötet und tut leid. Von Mal zu Mal sind all die Gärten nicht dieselben, von den Gilbenden zu der Gelben, langsam im Verfall, wie war der Weg mir weit. Jetzt bin ich bei den Leeren und schaue durch alle Alleen. Fast bis zu den fernen Meeren kann ich den ernsten, schweren, verwehrenden Himmel sehen. Ende von Ende des Herbstes. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Julia Niedermeyer. Landschaft im Spätherbst von Ferdinand von Saar. Aufgenommen für LibriVox.org. Über kahle, fahle Hügel streicht der Dämmerung kühler Flügel. Dunkel wie erstarrte Träume stehen im Tal entlaubt die Bäume. Tiefe Stille, tiefes Lauschen, keine Welle hörst du rauschen, keine Stimme hörst du klingen, dir des Lebens Gruß zu bringen. Nur als stummes Bild der Gnade siehst du dort am steinigen Pfade von des Kreuzes Holz getragen, durch die Nacht den Heiland ragen. Ende von Landschaft im Spätherbst. Diese Aufnahme ist in der Public Domain, gelesen von Julia Niedermeyer. Rumlied von Theodor Fontane, gelesen für LibriVox.org. Und ist auch noch so dünn der Tee und tut dir irgendwo was weh? Rum, rum, dann sind gleich alle Schmerzen stumm. Und liest du ein Sensation-Buch, voll Gift und Mord und Vaterfluch, rum, rum, nicht alle Bücher sind so dumm. Und geht im Leben etwas schief und steht der Barometer tief, rum, rum, ein Tag gestaltet alles um. Und ärgert dich ein Blick, ein Wort, tu's schnell aus deiner Seele fort. Rum, rum, ist aller Weisheit Satz und Summ. Und ist man endlich worden alt und wird es öde, bitterkalt, rum, rum, wir wechseln unser Publikum. Ende von Rumlied. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Julia Niedermeyer.